Schritt B, B3. A. Wo ist denn nur mein Deutschbuch? Legst du es nicht immer ins Regal? Doch, aber im Regal liegt es nicht. B. Und meine Turnschuhe? Wo sind die? Stellst du sie nicht immer unter das Sofa? Doch, aber unter dem Sofa stehen sie nicht.